Guten Morgen, hallo, guten Abend, ich weiß es nicht, je nachdem, weißt du, das Intro, ne, was man gerade gehört hat, am Anfang war das ja auch so ein, hi Thorsten übrigens, am Anfang war das ja so ein, irgendwie einfach nur so ein Copyright-free YouTube-Music-Ding irgendwie, aber jetzt, wo ich es immer mehr gehört habe, ist es wirklich irgendwie so zur Hymne von diesem Podcast geworden, weißt du? Also so ja, ganz neu konnotiert irgendwie. Ich glaube, das ist so ein bisschen, und die Leute einfach dran gewöhnen. Was meinst du, wenn wir das jetzt ändern würden, dann hört es sich, aber ich finde, das hört sich auch nicht mehr gut für uns an, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß, also ich habe mich, also es hat lang gedauert, sich daran zu gewöhnen, an dieses Intro irgendwie. Weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen, naja. Aber jetzt, eigentlich ist es cool. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal ein neues. Das war eigentlich geplant, oder? Eigentlich schon vor einem Jahr haben wir das mal geplant. Dass wir sagen, okay, mal ein neues Intro rein. Wir haben auch geplant, die Moderatoren auszutauschen. Aber naja, alles vielleicht für die Zukunft. Es ist Sommer, so langsam. Es ist geil. Ja, fast. Und damit gute Nacht auch dann von meiner Seite. Hallo und lo. Und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Da kann ich auch direkt mal anfangen. Also nicht jetzt wegen Sommer oder sowas und Wetter und unlustige Sachen. Aber was mich Ich habe gerade 50 Millionen Gedanken bei mir im Kopf. Ich bin noch nicht so richtig sortiert. Heute war ein bisschen ein komischer Tag. Ja. Ich habe nämlich erstmal meine Wohnung geputzt und gesaugt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Chemie eingeschnüffelt. Was ich es war einfach for fun, ja genau. Okay. Bisschen Spüli for fun. Nee, auf jeden Fall, dann habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen, bis ich dann irgendwo im Bus saß. Jetzt ist es nämlich Anfang April. Und wie startet der April? Mit dem lustigsten Tag des ganzen Jahres. Also Karneval, der kannst du echt vergessen, das ist dagegen nichts. Gegen den 1. April. Haha, April, haha, verarscht. Wurdest du auch verarscht, Jona? Ich wurde tatsächlich nicht verarscht, nee. Das tut mir leid. Ich habe mir ganz, ganz viele Pranks angeguckt auf YouTube, die dann zum April-Scherz werden, am 1. April immer. Die waren alle super lustig. Also ich weiß nicht, ist es nicht so deins oder was? Nee, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Das ist wirklich so Kinderkacke oder halt vielleicht auch Altherrenkacke. Das trifft, glaube ich, genau zwei Gruppen, die das sich für begeistern. Das sind unter 10-Jährige, die dann zu ihrem Freund meinen, hier, guck mal, du hast da was auf der Brust. Ping, hahaha, April, du hast da nichts, hi. Und alte Herren, die dann das alles nur sexuell dann machen. Hey, du hast ja richtig abgenommen, Erna. April, wir sind immer noch fett. Das ist ungefähr, glaube ich, so. Das ist aber ein guter Witz. Ganz ehrlich, das würde ich auch machen. Ja, das sind ungefähr die zwei Kategorien an Menschen, wo ich glaube, dass die quasi Begeisterung haben an April-Scherzen. April, du bist immer noch fett. Ist eigentlich gar nicht schlecht, finde ich ganz gut. Hast du denn schon mal so April-Scherz gemacht bei wem? Also ich weiß, dass ich mal ich habe es nicht oft gemacht, so April-Scherze. Ich weiß nur, einmal habe ich meinen Bruder reingelegt an April. Da habe ich so ein Zettelchen auf die Windschutzscheibe von seinem Auto geklebt, wo halt drauf stand, ja, tut mir leid, hier, ich habe aus Versehen in ihrem Wagen einen kleinen Kratzer reingemacht, so, ich kann mich da anrufen und so, und wir regeln das dann. Und er hat halt wirklich anscheinend nach dieser Beule dann oder was auch immer gesucht, wo ich mich sehr gefreut habe als unter 10-Jähriger. Aber wie war es bei dir so? Hast du das auch gemacht oder warst du schon immer so ein grumpy Fuck, wie du es jetzt bist? Jein, weiß ich gar nicht. Ein dummes Arschloch. Dumm war ich mal, aber jetzt bin ich ja mega schlau, aber ja. Arschloch halt immer noch. Nee, keine Ahnung. Ich fand April-Scherze war nie so richtig, also unter 10 war ich mit Sicherheit begeisterter Fan davon und habe dann ungefähr auf dem Niveau Witze gemacht, wie ich das vorhin gesagt habe, mit hier, guck mal, da ist Dreck, gar nicht wahr. Haha, Scherz, April, verarscht, zugenäht und so. Was ist denn das auch wie ein April-Scherz? Ganz kurz. Was ist das für ein, also da ist Dreck, haha, da ist doch kein Dreck. Was ist denn das? Ja, dann guckt er quasi dahin. Ja. Und dann hat er sich quasi bewegt und sagt, haha, verarscht, da ist gar kein Dreck. Du hast deinen Hals bewegt, du Opfer. Ja. Das ist, also ja, ich verstehe es nicht, aber okay. Ja, ich war generell nie so kreativ, glaube ich, muss ich zugeben. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann einfach keinen Gefallen an dem ganzen Quatsch gefunden habe. Aber nee, ich weiß nicht. Also ich habe bisher, ich verstehe einfach nicht den Grund, warum man am 1. April extrem lustige Witze machen muss. Also ist bisher komplett an mir vorbeigelaufen. Weißt du, was ein einziger riesengroßer April-Scherz ist? Meiner Meinung nach fucking, oh, jetzt kommt's. Fucking Eiskaffee. Ich bin in der Bäckerei gegangen und dachte mir so, okay, was nehme ich heute mal? Sonst kriege ich mir ganz oft so ein Schokopresso, was richtig geil ist, also wie so Mokka-Kaffee, aber noch, noch mehr Mokka und weniger Kaffee. Also halt sehr schokoladig und dann halt so ein bisschen Espresso drin. So, ne? Das ist super geil, aber ist halt ein Heißgetränk. Das kannst du halt nicht machen, wenn draußen schön die Sonne scheint. Dann dachte ich mir, okay, ich habe in meinem gesamten Leben noch nie einen Eiskaffee genommen. Klingt aber geil. Ich nehme einen Eiskaffee. Und ich dachte, das wäre Kaffee mit ordentlich Vanilleeis obendrauf oder so. Aber nein, es war einfach nur kalter Kaffee. Wo ich mir dann auch dachte, okay, gut, so weit ist es gekommen in Europa. Haben sie bei dir da auch noch Eiswürfel reingetan, oder? Nee, das hat er, da war ich nämlich auch ganz irritiert, weil er meinte, ja, hier, ich habe Eiskaffee, aber wir haben leider keine Eiswürfel mehr. Und da war ich auch schon, Eiswürfel? Was? Ich dachte, das ist Vanille-Eiswürfel oder was? Also ich hab's nicht ganz gecheckt und es war einfach nur kalter Kaffee. Aber zum Glück ohne Eiswürfel, weil das wäre noch, also das wäre noch schöner. Ja. Also ich meine, das ich verdünnt weiß, ja den Kaffee, was ist denn da los? Ich weiß wohl, dass das Ding Eiskaffee, das muss eigentlich aus Amerika kommen. Die machen ja quasi, eigentlich tun die in alles irgendwie Eiswürfel rein, die dann auch schön nach Chlor dann schmecken. Und dann hast du halt so einen Kaffee, der dann halt quasi kalt zubereitet wird, oder ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert, auf jeden Fall kalt. Und dann werden da noch Eiswürfel reingepackt, die sich dann auflösen und dann einfach den ganzen Kaffee verkloren. Wird der Kaffee wirklich kalt zubereitet, oder wird er nicht einfach dann kalt gemacht? Also, ja, ich schätze mal, also kaltes Wasser dann halt, ne? Echt? Also der wird dann halt mit Sicherheit nicht erhitzt. Normalerweise so, wenn Glaubst du halt aber so eine Kaffeemaschine hast, damit ja Wasser irgendwie erhitzt und dann kommt da dann halt das Pulver rein dazu und dann tata, Kaffee. Ja, ich bin kein Kaffeetrinker, keine Ahnung. Danke, dass du nochmal das Prinzip von Kaffee erklärt hast. Aber muss nicht der Kaffee, die Kaffeearomen, müssen die sich nicht entfalten mit heißem Wasser? Naja, auf jeden Fall, Plot-Twist, kalter Kaffee ist eigentlich ganz geil. Also, wenn er richtig kalt ist, also so eiskalt, im Prinzip so ein Eiskaffee, dann ist es eigentlich schon ganz lecker. Ja, da bin ich auch wieder raus, weil ich trinke halt keinen Kaffee. So, das ist auch nicht so meins. Ist auch eher was für Leute, die, ist halt was für Leute, die viel arbeiten und April. Ja, nee, also keine Ahnung. Also ich fühle mich dann aber auch immer wie so ein kleines Kind. Also ich habe mal versucht, Kaffee zu trinken, aber es ist dann halt so, ich trinke dann halt ein Glas oder eine Tasse, wo ich erstmal 50 Jahre warten muss, bis es dann kühl genug ist. Ja. Und wenn es dann kühl genug ist, dann ist es so lauwarm und dann trinke ich es und nach 2 Stunden habe ich dann halt Bauchschmerzen. Es sei denn, ich trinke halt wieder neuen Kaffee und dann, also das stimmt, das habe ich aber auch. Also, das ist auch so ein bisschen was Masochistisches. Also, da kann man durchgehen, weil halt einfach, manchmal hat man einfach Bock auf so ein bisschen diesen Kaffeegeschmack, dieses leicht dreckige, schmutzige irgendwie, was ja auch Kaffee repräsentiert. Das ist ja nichts Fruchtiges oder sowas. Das ist ja ein ganz, ganz anderer Geschmack. Das ist eher wie so eine Zigarette irgendwie, was man auch einfach nur nimmt, um irgendwie auch cool auszusehen. So ist Kaffee auch. Und ich muss auch sagen, Kaffee schlägt mir auf den Magen. Deswegen nehme ich auch immer häufiger mittlerweile Grüntee. Weil der macht auch wach. Ist es auch, hat eine sehr, sehr weite, lang in die Historie zurückgehende Tradition, grüner Tee. Es kommt aus Asien und ist sehr, sehr lecker. Und macht wach. Na, guck an. Tee trinke ich übrigens auch nicht. Ich bin der übelste Lappen. Also, du musst doch irgendwas trinken. Du kannst doch nicht gar nichts Wasser trinken. Ja, Wasser. Ja, Tee ist Wasser. Was glaubst du denn? Was? Ja, aber halt erwärmt. Ich will einfach nur, mir reicht schon Leitungswasser. Und mein Tag ist also fertig. Das Einzige, was ich trinke, das ist halt wirklich Wasser in jeglicher Form. Ist jetzt scheißegal, ob es Kraneberger ist oder das teure Volvic, wie auch immer. Ja, kennst du, also noch nie Kraneberger gehört? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Trinkst du Leitungswasser? Ja, das ist Kraneberger. Wie? Kraneberger? Hä? Ah. Ist das ein Wasser Gag? Wasser aus dem Kran ist Kraneberger. Hast du das noch nie gehört? Aus dem Kran? Was laberst du? Warum sprichst du in rückwärts aufgesprochenen Rätseln? Was? Ja, aus dem. Oh, ein Kran? Es kommt aus dem Hahn. Okay, Kraneberger, okay, würde ich verstehen. Also, der Wasser. Hahn, also wo das Wasser rauskommt. Ja. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein Kran. Okay, warum nennt man sich einfach, warum sagt man nicht einfach Haneberger? Was ist denn das für eine dumme Herleitung? Ganz ehrlich, wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Entschuldigung, Münsterland, represent, ja, ganz ehrlich, ist jetzt in Ordnung. Münsterland, verpiss dich. Dumme Sau. Nee, aber eigentlich nur Wasser und halt Milch und Alkohol. Ja. Das ist das Einzige, was ich bei mir im Körper so ungefähr reinlasse. Zusammen. Eigentlich. Also ist eigentlich ganz alles geil. Zusammen. Ist wirklich ganz geil. Also so Milchshots. Also ja, nicht wirklich Milchshots, jetzt nicht einfach Milch mit Wodka so, ne? Aber hier so, wie heißt denn das? Diese Kaffeeshots. Oh gut, dann sind wir wieder bei Kaffee. Aber ja, oder Blowjob, gibt's da diesen einen Shot, der Blowjob heißt, was auch so ein bisschen Milchlikör, Alkohol ist. Das ist ganz geil, muss ich sagen. Also so als, weil ihr es noch nicht getrunken habt und ihr jetzt fürs Wochenende noch irgendwie einen Tipp braucht, was euch denn in die Birne reinkippen wollt. Entweder es wird 43er mit Milch, extrem geil, oder 43er mit naturtrübem Apfelsaft, oder wenn es in eine Cocktailbar gehen sollte. Cocktailbar, geil. White Russian. Das ist der beste Cocktail, den es gibt. Wirklich. Was ist es? White Russian, das ist eine Mischung aus Milch, Wodka und das, der Hauptbestandteil, oder der den Hauptgeschmack dann dafür liefert, Kahlua. Das ist ein Likör, also der dem dann halt so eine, ja doch schon so kaffeeartige Note irgendwie gibt. Okay. Im ganzen Getränk. Ist auf jeden Fall das Beste, was es gibt. Am besten oben noch vielleicht so ein bisschen Sahne drauf und das dann, was man dann untermischen kann. Ich dich ein bisschen mit deiner Meinung zu Kaffee, aber na gut. Nee, also die Sache ist die, bei Kaffee an sich, also der Geschmack von Kaffee, der ist an sich eigentlich in Ordnung und den finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe halt keinen Bock auf die Bauchschmerzen, die ich dann von dem Kaffee kriege. Aber das schön, halt auf den Kater findest du aber geil, ne? Kater findest du geil, lohnt sich ja nach dem Feiern. Was auch richtig geil ist, ist, wenn du so eine Kaffeebohne nimmst und die ordentlich mit Schoko ummantelst und dann da reinbeißt. Das hatte ich mal irgendwo gegessen. Das war richtig geil. Das war so knackig. Das war einfach eine Bohne. Eine Kaffeebohne. Mit Schoko. Holt mich jetzt auch noch nicht so richtig ab. Und du trinkst den ganzen Tag, ich muss mal ganz kurz nach, ist das Wasser, das Leitungswasser in Münster, denn du wohnst in Münster? Wusste ich auch nicht. Ist es gut? Also Münsterland, da kommen meine Eltern her und ich wohne im wunderschönen, absolut eventvoll und tollen Wolfenbüttel. Geil. Und da ist das Leitungswasser, ist das geil, weil ich habe auch oft das Problem, dann will ich auch Leitungswasser trinken, aber es ist einfach zu chlorig. Also da kann man nichts machen, aber das schmeckt einfach, als würdest du einfach Schwimmbad Wasser trinken. Am besten noch hier das vom Kinderbecken, einfach gepaart mit Pisse und Sperma von alten Männern. Oh mein Gott, ist deswegen das Kinderbecken auch so warm? Genau, richtig. Also bevor ich mein Studium angefangen hatte, war ich ein Jahr in Amerika. Und bevor ich in Amerika war, da habe ich bisher immer nur Wasser aus der Flasche getrunken. Also Wasser mit, am besten mit richtig viel Kohlensäure, sodass dein, wenn du es nur anguckst, dein Magen eigentlich schon explodiert von der ganzen Kohlensäure. So muss es sein, Genau, und in Amerika, da ist das nicht so mit Sauerstoff in den Wasserflaschen. Und da war es dann so, dass ich mir dann da quasi Wasser aus dem Hahn angewöhnt habe. Und das ist wirklich voll durchgezogen mit irgendwelchen Chlorresten. Selbst wenn du im Restaurant irgendwie Wasser kriegst, dann schmeckt das halt einfach nach Chlor. Deswegen, weil ich das jetzt ein Jahr dann quasi so durchgemacht habe, in so einer Hardcore-Anti-Abgewöhnungs-Chlor-Tour, schmecke ich hier in Deutschland überhaupt nicht mehr das Chlor aus dem Wasser raus. Also das ist mir eigentlich scheißegal, ob ich das jetzt in Münster, Braunschweig, Wolfenbüttel oder Hannover dann aus dem Hahn irgendwie rausnehme. Für mich schmeckt das irgendwie alles, also ist das gleiche Niveau. Kann ich aber nur empfehlen. Und als Student spart es auch sehr viel Geld. Das stimmt. Und ist natürlich auch für die Umwelt ganz, ganz gut. Ich habe auch letztens, habe ich gelesen, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht groß anschneiden, aber mache ich jetzt trotzdem mal. Da habe ich gelesen, das ist wohl, ich habe auch nur die Überschrift gehört, ich habe mich noch nicht so eingelesen. Leute wollen keine Kinder bekommen wegen dem Klimaschutz. Auch eine interessante Herangehensweise, oder nicht? Ja, sagen wir so, wenn es weniger Menschen gibt, gibt es auch weniger Leute, die potenziell das Klima gefährden und dem schaden. Und auch weniger Menschen, die unter dem Klimawandel leiden müssen. Ja? Das ist natürlich auch. Naja, ich glaube, das ist so eine, also ich habe das auch irgendwo mal, glaube ich, überflogen gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch so eine coole 1. April-Zeile, wo alle Leute richtig schön verarscht wurden, hahaha. selbst wenn es denen aber nicht so sein sollte, dass es Realität ist, ich glaube, von den 82 Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben, da werden wahrscheinlich 0,0001% darauf ansprechen. Also quasi so denken, dass sie sagen, nee, mit voller Überzeugung, ich werde keine Kinder zeugen. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass ich so den Kindern den Klimawandel erspare und sogar proaktiv etwas gegen den Klimawandel tue. Also es ist nur ein Grund von vielen, keine Kinder zu bekommen, für mich. Das ist, nee, für mich ist das der einzige. Einfach fürs Klima. Vielleicht sind das dann auch so Leute, die dann immer so richtig dann so snobbig dann, wenn ihre Freunde sich dann unterhalten über Kinder und so weiter und so fort, dass sie dann sagen, wusstest du eigentlich, dass eine Pampers pro Jahr dafür eigentlich genutzt werden könnte, das Klima zu verbessern? Oder hast du nicht, dass sie irgendwelche Statistiken und sowas dann rausholen? Das stimmt. So, das solche Leute sind das dann. Also Pampers, die bestehen ja eigentlich auch zu sehr großen Teil aus naturunverträglichen Plastikresten. Findest du das eigentlich gut? Also ich habe das Problem nicht, ich habe ja gar keine Kinder mehr geholt wegen dem Klimawandel. Du Fotze! Also ja, du Fotze. Ich finde, damit kann man auch wirklich vieles rechtfertigen, ne? Also mit Klimaschutz. Also ich ist ja eine gute Sache und so, aber damit kann man ja auch, könnte man dann auch Mord rechtfertigen? Ich habe gemordet für den Klimaschutz. Hey, je weniger Menschen, desto weniger Probleme. Ganz einfach. Kommt darauf, ob ich dann Videos dann machst. Also wenn du zum Beispiel wenn du jetzt zum Beispiel dann eine Waffe benutzt, dann entsteht ja auch durch das Schießen aus der Waffe CO2. Deswegen mit Messer. Also wenn schon. Also musst du du musst es natürlich dann öfters machen. Also wieder, also einmal jetzt einfach nur ein Mord, dann kannst du auch eine Waffe benutzen, also eine Pistole. So, und dann musst du kein Messer benutzen, weil die Herstellung eines Messers verbraucht ja auch viel Wasser und viel Energie und das muss hergeliefert werden, CO2 und sowas, ne? Also wenn, dann schon mehrfach dann das Messer benutzen. Das ist wie bei Plastiktüten und Jutebeuteln. Du musst auch einen Jutebeutel mindestens hier 1000 Mal benutzen oder sowas, bis sich das CO2-technisch wieder geklärt hat mit den Plastiktüten, ne? Also wenn, dann schon wirklich ernsthaft durchgehen. Klimafreundliches Morden ist übrigens auch der Titel von unserem Podcast. Mir zur Seite steht Jonah Dreves, hat das Buch geschrieben, Leute töten, aber mit Verstand. Und darüber unterhalten wir uns gerade. Ja, nee, keine Ahnung, also hört sich eigentlich ganz gut an. Nur die Frage müsste dann eigentlich sein, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so regionale Produkte, die man dann quasi erwerben kann, die dann nicht um die halbe Welt verschifft wurden. Das stimmt. Oder was sind denn so regionale Waffen, die man nutzen kann, um andere Menschen zu erdrosseln. Ich habe etwas, was du quasi auch wiederverwenden kannst. Also immer und immer wieder, ohne dass es quasi dem Klima schadet. Boomerang. Und zwar Er kommt immer wieder. Ja. Nee, und zwar, du nimmst einfach eine Badewanne und machst die voll mit Wasser, einmalig, und dann lädst du halt die Leute zu dir ein und ertränkst sie dann da. Und dann kannst du das quasi immer wieder verwenden. Nun, also, ich habe gemerkt, wenn ich einkaufen gehe irgendwo, ich kann kein Obst kaufen. Es ist wirklich so, weil du zu dumm bist oder weil du es vergisst? Nee, ich traue mich nicht, Obst zu kaufen, weil es zu kompliziert ist. Also, wenn ich da sehe, da sind Tomaten und die sind eingepackt, okay, klar, dann nehme ich einfach diese Verpackung und nehme sie mit nach vorne zur Kasse und dann bezahle ich so. Aber was mache ich denn, wenn da eine einzelne Tomate liegt? Oder was mache ich, wenn da ein Strauß ist an Tomaten, der liegt da einfach frei rum und auch verschiedene große Sträuche an Tomaten. Und ich will einfach eigentlich nur eine Tomate. Kann ich dann eine abnehmen und dann zur Kasse gehen? Oder muss ich den ganzen Strauch mitnehmen und muss ich das vorher in eine Plastiktüte machen oder machen die das vorne? Und das ist einfach, ich bin komplett überfordert. Weil muss ich das irgendwo, früher musstest du noch alles irgendwo abwiegen an irgendwelchen Wagen und da bin ich auch jedes Mal überfordert, okay, hat jetzt dieser Laden hier so eine Waage oder machen die das vorne an der Kasse oder bin ich gerade einfach nur zu dumm und sehe die Waage nicht und gehe dann vorne zu der Kasse und dann sagen die, das hätten sie aber abwiegen müssen vorne. So, und dann gehe ich zurück und richtig beschämt und wiege das dann da irgendwo ab und habe dann überhaupt keinen Plan, was ich gerade tue. Deswegen lasse ich es einfach und esse einfach kein Obst und kein Gemüse mehr. Okay, das finde ich eine super Entscheidung. Und jetzt frage ich dich mal, zu wie vielen verschiedenen Supermärkten bist du in den letzten 7 Tagen gegangen, um Sachen für dich einzukaufen? Ja, also wie viele verschiedene? 5 mindestens. 5 mindestens. Also ja. Das quasi. Ich kann sie aufzählen: Rewe, Penny, ja? Kaufland, mhm. ein Bioladen mhm. hier um die Ecke. Mhm. Späti. Ja, wunderschön. Beim Späti gibt es da überhaupt. Gibt es da überhaupt Gemüse? Ja, aber auch da will ich das nicht kaufen. Aber hat andere Gründe auch. Okay, also von diesen. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, du gehst doch eigentlich immer zu den gleichen Sachen hin. Da ändert sich das doch nicht, dass die Sachen anders sind. Nee, ich gehe tatsächlich wirklich, ich gehe wirklich immer zu verschiedenen Läden hin. Und ich kann es mir auch einfach nicht merken oder beschäftige mich dann auch gar nicht so doll damit, okay, wie wird das jetzt hier gehandhabt? Es waren tatsächlich noch mehr Läden. Es war auch noch ein Aldi, wo ich jetzt auch noch war. Alles in dieser Woche, weil ich viel unterwegs bin und sehr, sehr viel einkaufe. Also du kannst dir generell merken, bei all diesen Discounter-Sachen, so wie Netto, Penny, Aldi oder Lidl, da gibt's keine Wagen, weil das nämlich günstiger für die ist. Die müssen keine extra Wagen kaufen, sondern die machen das alles an der Kasse. Das habe ich tatsächlich bei Rewe stand, wird an der Kasse gewogen, stand letztens bei einem Rewe. Und dann dachte ich mir, okay, das ist nett. So eine Information will ich halt haben als Konsument, das brauche ich. Sonst schaffe ich das nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine Waage benutzt habe. Also ja, ich auch nicht, aber ich sehe die ganze Zeit vor meinem inneren Auge meine Mutter, wie sie Obst nimmt und das abwiegt irgendwo und dann in eine Plastiktüte reintut und dann hier so ein Kassenbon da drauf oder hier so ein Etikett da drauf klebt und dann damit zur Kasse geht. So, das sind meine Einkaufserinnerungen aus der Kindheit und ich bin dann immer komplett überfordert, wenn sich das nicht mit der Realität und aus der Gegenwart deckt. Kannst du dir vorstellen, dass der Podcast, den wir hier machen, dass der vielleicht irgendwo in Afrika gehört wird, einfach nur um Hunger zu kriegen? Wie wir dann quasi über Essen reden, was wir da nicht essen und so? Glaubst du also, wirklich, dass Gemüse einfach liegen? Glaubst du wirklich, dass Menschen in bestimmten Regionen von Afrika wirklich einen Podcast hören müssen, um Hunger zu bekommen? Also ich glaube, es funktioniert ganz automatisch. Okay, dann lass mich das vielleicht anders umformulieren. Denkst du, in Afrika hören irgendwelche rechtspopulistische Politiker unseren Podcast und sagen dann, ja, die Europäer, die verschwenden das alles, um quasi Wähler zu gewinnen? Um Wähler zu gewinnen? Ja, genau. Die sagen dann quasi Hass gegen Europa und alles ist scheiße und bleibt hier, weil die fliehen ja auch alle aus den Ländern raus. Die kriegen ja, ich meine, die haben ja auch irgendwo, wenn so viele Flüchtlinge unterwegs sind, ja. haben die auch irgendwo Probleme in ihren Ländern, wenn die ganzen, ich sag mal, Fachkräfte oder potenziellen Fachkräfte dann abwandern. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Aber was ich noch mal eben kurz sagen wollte, du hast mir Anfang letzter Woche oder nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben, mir einen Musiktipp oder Dingsums geschickt und gesagt, hier, hey, ne, hör da doch mal rein und dann auch quasi Social Media mäßig auf Instagram und so weiter und so fort, hat das öfters geteilt. Who the fuck is Ali Neumann? Ich glaube tatsächlich Ali Neumann. Ali. Ich glaube Ali. Ich habe immer Ali gesagt, weil ich dachte halt, das klingt cool und sie ist cool und dann sagt man den Namen auch irgendwie cool. Aber ich glaube tatsächlich Ali Neumann. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher. Aber genau, die macht coole Mucke. Die macht so Popmucke. Auch die deren ihrer neuen, also die bringt gerade eine neue EP raus. Und da habe ich dir, glaube ich, diesen Song Monster gezeigt. Und sie klingt halt einfach wie fucking Falco. Heißt er Falco? Oder vertue ich mich gerade? Weil ich habe gerade auf einmal richtig, jetzt dann, ja, Falco. Okay, weil ich musste gerade auch an Super Smash Bros. Denken, wo es ja auch Falco gibt. Mit dem Falcon Punch? Irgend Superheld. Ich hab das nie gezockt. Naja, da gibt's auch irgendjemand, der so heißt. Naja. Auf jeden Fall klingt sie halt wie Falco. Wie wenn er hier Genie oder sowas mitspricht. Man kann nicht rappen sagen oder sowas, ne? Aber so ein Sprechgesang. Das klingt super ja, cool. Aber wie bist du denn da drauf gekommen? Also, Instagram. Kennst du die Werbung. Oder? Nee, ich hab Instagram-Werbung gesehen von ihr. Ich hab das auch direkt dann vorgeschlagen, dass wir das bei uns machen beim MDR Sputnik. Und tatsächlich war die auch schon da, leider. Schon Ende Februar war die beim MDR. Das habe ich dann leider nicht mehr. Da war ich noch gar nicht da, das habe ich dann nicht mitbekommen. Schade. Oder dachtest du, du wärst cooler investigativer Journalist und schlägst da die neuesten, krassesten Leute vor und dann, ja, genau. Nö, die hatten wir schon letzte Woche hier. Ja, haben wir schon vor 2 Monaten. Naja. Aber sie ist trotzdem cool. Aber ich fand's echt ganz cool, muss ich zugeben. Also ich bin eher skeptisch, also auch, als du gesagt hast, das ist so Popmusik. Damit kann ich nämlich persönlich überhaupt nichts anfangen. Wenn jemand sagt, hey, ich habe ein cooles Lied, das ist neuer Pop, dann Ja, alles klar, cool. Ich dachte halt auch viel, okay, deutscher Pop ist einfach irgendwie immer das Gleiche. Ich verstehe auch nicht, warum so viele, also jetzt persönliche Meinung, aber ich mag die Musik von Stefanie Heinzmann nicht so. Sorry. Ich verstehe nicht, wo, also sowas mag ich halt irgendwie nicht, aber es gibt halt anscheinend auch wirklich richtig guten Pop, halt zum Beispiel Ali Neumann oder was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind die Leute von wegen Lisbeth, die sind auch super cool, machen auch richtig gute deutsche Popmucke, da war ich mal auf einem Konzert auch und war der einzige Kerl und hab da alle, hab ich das mal glaube ich schon erzählt, wie ich da alle weggepuckt hab, naja, das hat Spaß gemacht. Ja, nee, weil, also ich, also insgesamt, ich war überrascht, positiv überrascht, ich finde die echt gar nicht ganz cool, zumindest das, ich meine, es ist immer noch früh zu sagen, aber zwei Lieder, die haben mir nicht ganz gut gefallen, das zu einem, das Monster und Banditen, das fand ich eigentlich auch ganz geil. Ja, das sind auch meine beiden Lieblingssongs. Das sind so, also die jetzt gar nicht ganz cool waren und ich weiß nicht, ob das dann, wollen wir das so als Musiktipp mal rausgeben oder weiß Machen ich nicht. Machen wir mal als Egal. Musiktipp, ja. Wer es mag, der soll Spotify öffnen und dann nach Ali Neumann oder Elli Neumann suchen, Alli und dann Neumann und einfach mal genießen. Und ich habe gemerkt, du bist ja richtig drauf abgefahren, also quasi so, hast es ja öfters mal gepostet und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, also ob du das schon mal vorher hattest, dass du quasi irgendeinen Song neu entdeckst und den halt einfach mega hart abfeierst und dann dich so 50.000 Mal am Tag einfach so hörst und dann so ein richtig geiles Gefühl auch dann dabei hast. Das war tatsächlich bei dem Song, was du eben gesagt hast, Banditen, genauso, dass ich den wirklich sehr, sehr viel gehört habe. Man muss da natürlich sehr, sehr doll drauf aufpassen, dass dann, dass man das nicht überhört im metaphorischen Sinne. Also, dass man nicht zu viel diesen Song hört und dann wird er irgendwann scheiße. Das kann schnell mal passieren, ne? Da muss man aufpassen. Ich bei manchen Songs, also ich habe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber früher habe ich meine Lieder immer natürlich legal runtergeladen im Internet. Und bei mir hat sich immer sehr schnell so festgestellt, nach 10 Sekunden, wie das Lied angefangen ist, oder wenn ich das quasi über YouTube oder sowas gesucht habe, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Und wenn ich dann wirklich etwas gemocht habe, dann habe ich das halt auch sehr exzessiv dann so halt gehört und dann, wie du gesagt hast, halt überhört. So, also viel zu oft gehört. Und dann kam dazu dann immer noch, dass es dann meistens so Lieder waren, die dann ungefähr dann 2-3 Wochen später dann sehr populär wurden und dann immer in den Radios hoch und runter liefen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann quasi neue Musik war, in Anführungsstrichen, habe ich das Ding schon 100-mal durchgehört und war einfach nur abgefuckt von dem ganzen Scheiß. Ja, das stimmt. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja. So, Jona, ich habe dir vor der Sendung 2 Bilder geschickt. Oh ja, quasi das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe es eben gerade erst gesehen. Oh shit, warte mal. Oh nein, jetzt habe ich alles umgeschmissen. Oh nee. Ja, das sind so Bilder. Kann ich was zu sagen? Oder ja, also ich würde gerne einmal, dass du quasi beschreibst, was auf den Bildern zu sehen ist. Ja, es sind sehr, sehr schlecht aufgelöste Bilder aus der Bahn. Das ist alles. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Also sitzt halt in einem Zug, Viererplatz. Da ist dieses schlechte, viel zu kleine holzfarbende Tisch von der Bahn, der ja immer an diesen Viererplätzen ist. Und das Augenmerk fällt nach der Filmregel, die ich gerade vergessen habe, die einem ja immer sagt, das, was am ehesten im Fokus ist von einem Bild, ist das Wichtigste. Das Augenmerk fällt auf jeden Fall auf irgendeinen kleinen Zettel zwischen dem Fenster. Genau, richtig. Also ich war quasi auf dem Rückweg nach Braunschweig. Was es war hat halt mit nachts. Zettel auf sich? Ich ja, warte, pass auf. Dann es war halt nachts und normalerweise bin ich immer also ziemlich entspannt, was Zugfahren angeht, weil ich das mittlerweile auch, keine Ahnung, wie viele Stunden ich das schon in scheiß deutschen Zügen verbracht habe. Und deswegen bin ich eigentlich bei sowas immer ziemlich unaufgeregt. Und ja, dann genau. War's halt, aber dann war da ein Zettel auf einmal. Ja, warte, dann war es halt. Und dann bin ich richtig ausgerastet. Es war halt nachts und dann kannst du schon nicht nach draußen gucken, weil wegen ist halt dunkel draußen, da siehst du nichts. Ja. Und dann wandert mein Blick dann halt so durch das Abteil und irgendwann bleibt der dann quasi darauf stehen, auf diesem kleinen, abgefickten, verkackten, gelben Zettel, der im Endeffekt nicht größer ist als ein Fingernagel. Und der klemmte genau zwischen Glas und Plastikschutzvorrichtung, wie auch immer, also dem klemmt auf jeden Fall fest vorm Glas. Und das hat mich dann so aufgeregt und ich habe mich dann so damit quasi, also daran festgebissen, so ein bisschen, dass ich völlig ausgerastet bin, also innerlich. Ich hatte richtig so einen Pulsdruck einen Puls von 180, weil ich dieses scheiß verkackte gelbe Zettelchen da nicht mehr sehen konnte. Und dann habe ich so rumgeguckt. Ja, weiß ich nicht. Das war stand da was Böses drauf? Oder? Nein, gar nichts. Mich hat es einfach nur aufgeregt, dass es quasi da drin so eine Uhu-Packung. Dass es da drin also fest stecken geblieben ist und ich das nicht rausziehen konnte, weil der Spalt, der ist halt auch mega dünn. Und ich habe dann versucht, da quasi meinen Finger so da also zwischenzustecken, aber ich bin da nicht mal ansatzweise irgendwie dran gekommen. Selbst mein Haustürschlüssel, der war ein bisschen zu dick. Und ich habe das Abteil gewechselt wegen diesem einen abgefuckten Scheißding. Aber ist das wirklich, bringt das wirklich was? Also ich weiß auch, es gibt so Situationen, wo einen wirklich einfach irgendwas aufregt, weil es irgendwie unordentlich ist oder nicht so, wie man es gerade gern hätte. Aber bringt da dann wirklich was, das Abteil zu wechseln? Weil dann weißt du ja die ganze Zeit, dann sitzt du im anderen Abteil und weißt, okay, da drüben ist irgendwo dieser verfickte Zettel und er chillt da sein Leben und ich hasse ihn einfach. Ja, nein, also das waren so meine ersten Gedanken, aber mit der Zeit quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, also dann, Verdrängung. Ging's wieder. Das war wirklich so Verdrängung und ey, ohne Witz, ich aber hätte sie anzünden können, zum Beispiel, dann wäre er weg. Ja, dann wäre nicht nur der weg gewesen, ich weiß nicht. Keine Ahnung, das hat mich auf jeden Fall mega, mega aufgeregt. Und was mich auch dann aufgeregt hatte, also du musst dir vorstellen, ich bin dann schon quasi ein bisschen gereizt. Und steige dann aus dem Zug aus in Braunschweig und da habe ich dann das erste Mal drauf geachtet oder da habe ich schon öfters gesehen, jetzt an quasi Hauptbahnhöfen, die ich in Deutschland besucht habe, da sind mega, mega, mega viele Leute unterwegs mit diesen Apple AirPods oder iPods, nee, AirPods heißen die. Das ist so die größte Scheiße, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Diese verdammten, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn die auf einmal anfangen damit zu telefonieren. Alter, ich krieg so das Kotzen, ich hab die fast verprügelt, die Leute. Weil einfach, du denkst die ganze Zeit, okay, die reden mit dir, aber dann sind die super cool und reden einfach nur in ihre AirPods rein. Und ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert, weil die haben nicht irgendwie, bei den normalen Kopfhörern hast du ja dann wenigstens, dass du die Kopfhörer drin hast und dann hast du ja noch ein Kabel, wo dann das Mikrofon dran ist, wo du dann dran redest, ne? So, das verstehe ich, okay. Also es sieht immer noch dumm aus, aber ich verstehe das Prinzip, wie es funktioniert, wo das Mikrofon ist, wo man reinspricht. Aber wo spricht man bei diesen AirPods rein. Ich glaube, wir können es beide von uns beiden behaupten, dass wir keine großen Apple-Fans sind. Das es ist mir eigentlich fast egal. Es ist halt ist mir zu teuer. Genau, so. Es ist halt zu teuer so. Und keine Ahnung. Also habe ich nichts gegen Bluetooth-Kopfhörer. Die finde ich eigentlich sogar ziemlich entspannt. Ich finde es spannend. Das ist das Schlimmste. Cool. Das ist einfach, Alter, diese ganzen Pseudo-Hipster, die dann irgendwie hier durch Leipzig laufen, Englisch reden und irgendwie im Bluetooth-Kopfhörer mit ihrer PR-Agentur irgendwie telefonieren. Ich krieg wirklich das Kotzen. Das ist so eklig. Ja. Also an sich habe ich, also gegen Bluetooth, ich habe selber auch einen Bluetooth-Kopfhörer und der ist eigentlich du. Nee, aber die Sache ist die, ich telefoniere damit ja auch nicht. Ich hab die einfach nur auf und das ist halt mega entspannt, weil du einfach keinen Kabelscheiß um dich herum hast und du kannst dich halt einfach frei bewegen. Und dann verlierst du die und dann sind sie weg und ich verliere meine Kopfhörer mit Kabel. Ich will jetzt mal bei den AirPods eigentlich bleiben, weil das nämlich mit dem Verlieren, das ist nämlich da, glaube ich, das Allerschlimmste. Die sind ja wirklich mega klein, die sind ja nicht länger als, sag ich mal, der kleine Finger oder so. Und die steckst du dir dann einfach so im Ohr, die du dann da so drin hast. Und wenn ich mich daran erinnere, wenn ich immer versucht habe, mir Kopfhörer von Apple in die Ohren zu stecken, die sind nach 2 Sekunden einfach wieder rausgefallen. Und ich weiß nicht, wie oft ich bei mir nachgehen müsste und diese scheiß AirPods dann da quasi immer wieder nachstecken müsste. Also ich kann aber mich damit nicht frei bewegen. Weil deine Ohren zu groß sind? Weil ich habe eher tatsächlich das gegenteilige Problem. Meine Ohren sind eher zu klein. Also dass die Kopfhörer nicht wirklich reinpassen und dann sich nicht wirklich reinschmiegen in mein Ohr und dann halt wieder rausfallen. Weißt du? Ja. Deswegen bin ich sehr froh gerade mit meinen Kopfhörern, die ich mir neu kaufe. Genau, auf jeden Fall. Es sieht total scheiße aus, diese AirPods. Es ist ja einfach, als hättet ihr noch, oder als hätte man noch diese Q-Tips noch im Ohr irgendwie stecken. der dann so runtergeklappt wird. So kleine Kinder, die so tun wollen, als wären sie erwachsen und im Büro arbeiten, die sich dann quasi Q-Tips ins Ohr stecken und die dann umknicken und dann damit spielen oder so tun, als hätten sie quasi irgendwie Telefonkonferenzen oder sowas, die sie leiten müssen. Genau so seht ihr aus, wenn ihr euch AirPods holt. Und was noch viel dümmer ist, wo ich aber auch wirklich, also gar nicht mal Mitleid mit den Leuten habe, diese abgefuckten Scheißdinger, ich habe gerade noch mal vor der Sendung nachgeguckt, die kosten 170 Euro. Sind sie denn gut, ist die Frage, ne? Das ist, ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Ich hatte leider noch nie welche in den Ohren. Ich war nämlich, genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich war, war es ja gestern oder vorgestern, da war ich in Hannover bei meiner Freundin und dann habe ich quasi mit ihr über das Gleiche gesprochen und dann gesagt, ja, hast du denn hier, oder habt ihr denn hier irgendwo hier so einen Apple Store, damit man sich die Sachen mal, also ich wollte mir die Sachen mal einfach angucken und beziehungsweise dann halt auch in die, einmal ausprobieren, auch wie das dann soundmäßig so ist, weil ich da einfach überhaupt nichts von halte für 170 Euro. Es gibt so viele geilere Sachen, die man machen kann mit 170 Euro, was dann quasi Kopfhörer angeht. Und da braucht ihr auch gar keinen Fall diese abgefuckten Scheißdinger, gerade wenn es Bluetooth ist. Weißt du, was das? Du hast auch Bluetooth-Kopfhörer, ne? Weil ich glaube, das größte Problem an Bluetooth-Kopfhörern ist ja tatsächlich, dass du die Scheiße aufladen musst, ne? Also du kannst nicht einfach hier mit Klinkenanschluss das einfach reinstecken und dann genießen, sondern du musst wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag meinetwegen die Dinger aufladen und kannst sie dann einfach nicht benutzen. Das ist doch der größte Abfuck. Warum gibt man dafür dein Geld aus? Also und der Sound ist auch noch schlechter. Also ich habe zwei Arten von Bluetooth-Kopfhörern. Du hast einfach zwei geholt, damit du nie warten musst, damit du keine Durststrecke bekommst. Nein. Wow, so weit also ist es gekommen. Ich habe ein Paar, das ist dann quasi so ähnlich wie In-Ear-Dinger, die man dann quasi auch um den Hals dann legt. Und die benutze ich immer beim Sport. Also quasi, die haben auch noch so eine extra Festigung und dann kann ich beim Joggen oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder sowas, habe ich dann halt Musik dabei, keine Kabel um mich herum und kann mich quasi frei bewegen. Und die halten immer so, ich sag mal, 4 Stunden ungefähr. Ich lade ja einfach stumpf immer nach jedes Mal, wenn ich dann Sport gemacht habe, wieder auf. Das ist kein großes Problem. Und die, mit denen ich meistens dann immer in den öffentlichen, im Nahverkehr dann unterwegs bin, das sind so Overhead-Dinger. Das ist einfach quasi von Sony. So Dinger, die halt quasi ohrmuschelmäßig dann auch über die Ohren dann gehen. Ja. Und die halten so 9 bis 10 Stunden. Eigentlich, ungefähr, so aus Erfahrung heraus. Also ich finde jetzt nicht, dass das so ganz so schlimm ist, was dann quasi die Akkuleistung davon angeht. Also ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan davon und von der Soundqualität her finde ich das auch eigentlich ziemlich überragend. Natürlich könnte man jetzt sagen, man vermisst so ein, zwei Mini-Frakturen im Vergleich zum kabelgebundenen, aber insgesamt, also ich höre es nicht raus, muss ich zugeben. Aber also die Dinger werden ja auch immer kleiner und immer unsichtbarer im Prinzip, ne? Ich glaube, irgendwann hast du nur noch so einen winzigen Knopf irgendwie im Ohr, den man gar nicht mehr sieht. Also es wird immer mehr halt tatsächlich, und das ist ja jetzt auch schon so, dass man einfach die Leute nicht mehr unterscheiden kann von irgendwelchen Obdachlosen mit Schizophrenie, die halt irgendwie rumrennen und mich beleidigen. Oder halt Leute, die irgendwie gerade Stress haben im Kindergarten und da irgendwelche Telefonkonferenzen dann führen. Also ich finde das problematisch, weil sonst hattest du immer, du hattest ein visuelles Feedback als Mitbürger und konntest immer sehen, okay, die Person telefoniert gerade und das sehe ich darin, dass sie gerade ein Telefon an ihren Ohr dran hält, aber jetzt bin ich einfach komplett überfordert und das also finde ich nicht so gut. Deswegen auch am Fortschritt auch einfach mal zurückdrehen irgendwie ein bisschen. Ja, ganz so problematisch, muss ich zugeben, finde ich das gar nicht. Was ich aber richtig scheiße bin, was quasi dann zu den was mich dann dazu geführt hat, dann überhaupt über die AirPods nachzudenken. Also ich habe mich dann gefragt, ja, warum macht Apple denn so einen Scheiß mit den mit den AirPods? Also was ist der Grund dahinter? Und dann ist es mir aufgefallen, die stellen seit dem neuesten iPhone, dem iPhone X müsste das denn ja, glaube ich, sein. Oder auf jeden Fall seit der neuesten iPhone-Serie haben die keine AUX-Klinken mehr. Also du hast da keinen Audioausgang mehr an den Handys. Ich habe auch keinen, tatsächlich. Ich habe kein iPhone, ich habe so ein HTC. Ich habe da auch keinen AUX und kann da auch keine Klinken-Kopfhörer dran stecken. Immer nur so USB-C. Sachen. Genau, richtig. Also du brauchst du quasi nochmal extra. Entweder hast du quasi einen Adapter, der dann quasi auf USB-C auf AUX dann quasi geht, oder Bluetooth oder halt direkt halt neue Kopfhörer, die du dann holen musst. Und ich frage mich halt, Also warum, was denken sich die Hersteller dabei? Warum kommt man auf die Idee, etwas wegzunehmen, wo sich keiner drüber beschwert hatte? Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon mal gehört habe, ja. So, oh, mein Handy, ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, hat aber leider so einen Audio-Ausgang. Das finde ich nicht so gut. So, also sagt ja kein Arsch. Hat ja sich noch nie jemand drüber beschwert. Und was dann meine Freundin gesagt hatte, was ich dann quasi logisch fand, die machen das dann einfach dadurch, weil dann das Handy wasserdicht ist. Also, Bullshit. Das ist Quatsch. Ja. War auch kein Mensch braucht ein wasserdichtes Handy. Also wie oft geht man tauchen mit seinem Handy? Ganz ehrlich, wenn du dein Handy in die Kloschüssel fallen lässt, dann bist du auch selber schuld, du dumme Sau. Also das ist auch wirklich... Also das braucht man wirklich nicht. Es gibt nur einen Grund und da hat dein Freund anscheinend überhaupt keine Ahnung von, Marketing. Ja, es ist einfach nur fucking Geld. Also die wollen halt einfach nur Geld machen, weil du dann musst du dir halt genau diesen Anschluss holen von am besten noch genau diesem Hersteller, was ja glaube ich auch sogar illegal ist in der EU. Musst du da nicht irgendwie Apple Strafen zahlen dafür, dass sie das genau so gemacht haben? Ja, also ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich komme aus einer Zeit, wo das neueste, krasseste Handy das Motorola Razr war. Das aufklappbare Ding, was so Alien-like aussieht und ganz flach ist. Das ist so die Zeit gewesen, wo ich und meine Freunde das erste Mal Handys bekommen haben. Und zu der Zeit war es so, dass wirklich jeder Handyhersteller ein eigenes Aufladekabel hatte. Also wenn du dann quasi, teilweise wenn du sogar innerhalb von Sony gewechselt bist, sag ich mal vom, wie ich das hatte, dann vom K750i auf das C905. Selbst dafür brauchtest du dann quasi ein anderes Aufladekabel, weil das innerhalb selbst der Produktfamilie nicht mehr kompatibel war. Aber ich glaube, das ist illegal, ne? Jetzt mittlerweile. Genau, und da hatte dann nämlich dann die EU gesagt, ey Mädels, ist nicht, wir brauchen was Einheitliches. Und so gab es dann quasi zum ersten Mal den Mini-USB, wo sich dann quasi der Mikro und jetzt halt dann sogar auch Nano-USB rausgelegt hat. Und du kannst eigentlich blind davon ausgehen, sobald du quasi irgendwie nichts hast, was von Apple ist, kannst du das überall mit aufladen, mit den Mini-USB, Mikro-, Mini-Nano-USB-Sachen auf jeden Fall. Kannst du PlayStation-Controller mit aufladen, dein Handy, Bluetooth-Kopfhörer. Jetzt habe ich mir, vor dem Winter habe ich mir Lichter für mein Fahrrad geholt, also ein Front- und ein Rücklicht. Das kannst du auch damit aufladen. Es ist easy peasy, lemon squeezy. Also überhaupt kein Problem. Nur Apple, die haben dann irgendwie, sie denken sich so, ey, wir möchten noch ein bisschen mehr Geld machen. Ja. Wir haben nur eigene Sachen und ja. Genau. Und mein Handy. Und dann, ja, aber das ist die Sache ist dieser C-Anschluss, der jetzt kommt, das ist quasi der neue Standard. Also. Ja, aber noch nicht ganz. Ich wollte mir Kopfhörer holen, bin da extra zum Mediamarkt gefahren und die hatten keinen einzigen Kopfhörer mit fucking USB-C. Da musste ich mir online welche bestellen. Und die auch, ich habe da gefragt, ob die mir irgendwie was empfehlen kann. Und dann hat sie mir einfach nur das Regal gezeigt, wo dann die ganzen Kopfhörer sind. Und dann dachte ich mir auch, okay, gut, so weit bin ich auch schon gekommen. Servicewüste Deutschland. Ja, ist leider wirklich so. Ja. Achtung! Also. Was? Was? Hä? Was? Was? Hä? Observational Comedy. Oh Gott, ja. Ja. Ach so, alles klar. Ist mir nämlich vorhin aufgefallen im Bus. Ist mir mal aufgefallen, dass alle Münder von alten Menschen aussehen wie Arschlöcher? Nein, es ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Alle, wirklich und auch, wirklich alle. Das und ich hoffe, dass das jetzt irgendjemand hört, der jetzt genau irgendwie im Vierer gegenüber von einem älteren Ehepaar sitzt. Guck doch mal genau hin. Ist das wirklich so? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, aber da oben diese, ja doch, nee. Ja, schon so ein bisschen lederig, ne? Es ist halt, die Falten sind halt, naja. Ich will nicht zu tief hineinsteigen in das Thema. Ich wollte es nur einmal kurz loswerden. Weil, War das nur so ein Zwischenkommentar? So, Achtung, war ein Zwischenkommentar. Achtung. Ja, lag mir irgendwie auf der Seele. Oh, meine Güte. Okay, dann habe ich auch wissen, noch was. Ich wollte wirklich einfach nur wissen, ob ich der Einzige bin, der das jemals dachte oder ob das. Also, ich glaube, der das bis jetzt so gedacht hat, ja. Aber jetzt wissen wir es ja alle. Jetzt achten wir auch alle drauf. Ich glaube, also ich muss es mir auch. Ich habe bisher mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich müsste nächstes Mal einfach, wenn ich im Zug oder im Bus sitze und alte Menschen sehe oder in der Stadt rumlaufe, muss ich mir einfach mal ein paar Google-Bilder von Arschlöchern angucken und dann quasi direkt daneben halten. Ich glaube, dann könnte man so ein 1:1-Vergleich wohl mal machen. Ist ein lustiges Bild. Habe ich Bock drauf. Ja. definitiv. Dann habe ich auch noch mal wieder was gelesen. Und ich weiß nicht, was die Leute sich so denken. Wir hatten ja letzte Woche hatten wir ja den Drogenkurier, der mit Jetski und Armbrust nach Papua-Neuguinea gefahren ist. Diese Woche nicht ganz so spektakulär, aber die Überschrift, die hat mich einfach so in Bann gerissen. Die Geschichte, die kommt nämlich aus Essen, aus dem schönen Ruhrpott. Und die lautet wie folgt. Mann fährt eine Stunde lang im Kreisverkehr und wird festgenommen. Ein Spezialeinsatzkommando, also fucking SEK der Polizei, hat in Essen einen Autofahrer festgenommen. Der Mann soll gut eine Stunde lang im Kreisverkehr unterwegs gewesen und durch überhöhtes Tempo aufgefallen sein. Und ich stelle mir dann halt so vor, wieder eine Stunde lang, 60 Minuten lang, immer nur links herum. Ja, das ist auch vor allem die spannendste Verfolgungsjagd, die man jemals gesehen hat. Hat so ein bisschen was von Snake, oder? Das ist quasi, das wird ja immer länger. Und irgendwann stößt er dann quasi von hinten an den Vorderen an. Ich find's sehr, sehr lustig tatsächlich. Eine Stunde lang. Aber er ist zu schnell gefahren, oder was? Nee, der ist eine Stunde lang quasi im Kreisverkehr gefahren und hatte dazu auch noch überhöhtes Tempo vorher noch drauf gehabt. Also vorher, nachher. Aber eine Stunde lang im Kreisverkehr fahren ist jetzt nicht illegal. Also dafür kannst du doch, ja nicht. Du darfst nur dreimal im Kreisverkehr fahren, eigentlich. Darfst du dreimal im Kreis fahren? Ja. Wow, ja, Alter, wie deutsch ist das denn? Ja, wir bauen Kreisverkehr, damit man im Kreis fahren kann, aber man darf nur dreimal im Kreis fahren. Wenn man viermal im Kreis fährt, dann ist das illegal, dann kriegst du eine Strafe. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Das macht doch Spaß. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht, dass es so dumm ist, aber es guckt halt natürlich, normalerweise guckt da halt überhaupt keiner nach, ob du jetzt vier oder fünfmal im Kreis fährst, das interessiert kein Arschloch. Ja, wenn du aber wenn du aber dann eine Stunde lang da im Kreisverkehr rumeierst, dann ist es schon, naja. So, dann weiter heißt es dann, dass Zeugen auch berichtet haben, dass er durch eine Fußgängerzone gefahren sei und nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, was natürlich super ist. Und dann ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich fest, als er seinen Opel Astra geparkt hatte. Das SEK kam, weil ein Typ ein paar Mal im Kreis gefahren ist. Was ist denn da los? Warte, es geht so geil. Die Beamten verfolgten den Fahrer mit, Zitat, vielen Einsatzkräften, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Hubschrauber sei zur Unterstützung gerufen worden. Die Hintergründe zum Sachverhalt sind noch unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen. Bitte verbreiten Sie keine Gerüchte oder Spekulationen, twitterte die Polizei. Mit dem Hubschrauber. Eine Stunde lang ist er einfach rumgefahren und dabei hat er einfach immer nur die Ausfahrt verpasst. Mann, der arme Mensch. Die Ermittlungen drehen sich im Kreis. Kommen nicht voran. Vor allem mit dem Hubschrauber. Also, als ob man dem Typen aus den Augen verlieren würde, wenn er da die ganze Zeit, Oh Gott, ey, ich weiß nicht mehr. Ich finde einfach die Vorstellung geil, dass jemand 60 Minuten lang mit einem silbernen Opel Astra im Kreisverkehr fährt und dann sich die Polizei denkt, was machen wir denn jetzt? SEK, SEK, los! Ruf mal einer das SEK an oder irgendwie, dann kommt das SEK an. Also das hatten wir auch noch nicht. Wir brauchen Unterstützung, irgendwie Luftunterstützung oder sowas. Dann kommt da ein Hubschrauber, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Gucken dann von da oben runter. Ja, also von hier oben sieht's nicht gerade gut aus, aber wir sehen gerade, der Verdächtige verlässt den Kreisverkehr und hat geparkt. Yay, wir können ihn festnehmen. Vor allem, das war wahrscheinlich einfach nur irgendeine alte Frau, die halt wirklich nicht wusste, okay, welche Ausfahrt muss ich jetzt nehmen, damit ich auf die richtige Autobahn komme, so damit ich meinen Enkel später noch besuchen kann. Also es gibt ja auch keine böse Absicht, die dahinter stecken könnte, mehrmals den Kreisverkehr zu befahren, also... Nee, es war schon ein jüngerer Mann. Also auf dem Bild sieht er so, sag ich mal, Mitte 30, okay. Anfang 30 ungefähr aus. Ist jetzt aber per se erstmal auch nichts Unmoralisches. Ich weiß ich ja nicht. Also müsste man dann gucken. Das Geile ist dann auch, dann haben dann, also Leute von der Spurensicherung, schätze ich mal, sind das dann. Die stehen dann da in diesen Kondomen, diesen Sicherheitskondomen, dass du quasi keine DNA-Spuren und sowas am Tatort lässt. Also sprich, die kennst du nicht so. Nein. Das sind so weiße Anzüge, die aus Gummi sind. Ist nicht jedes Kondom ein Sicherheitskondom? Ja, aber das ist halt noch ein Sicherheitskondom für den ganzen Körper. Es quasi. Gibt Sicherheitskondom. Okay. Ja, ja. Die sind ganz unten meistens bei Rewe immer drin. Aber hier sind da diese weißen Tatortreiniger. Da greife ich immer Anzüge. Nie hin wegen meinen Knien. Okay. Genau, und auf dem Bild hat er auf jeden Fall so einen kompletten Anzug an und guckt sich so das Auto an. So, was haben wir denn hier? Ja, alles klar. Ach, Essen. Oder wie ich auf einem Urlaub am Balaton kennengelernt habe, rot-weiß essen, ficken und vergessen. Okay, was ich vorhin auch noch gesehen habe im in der Bahn tatsächlich, eben gerade als ich von der Arbeit wiederkam, war übrigens ein sehr, sehr produktiver Arbeitstag heute, hab viel gemacht, nur mal so am Rande, ein klein bisschen Smalltalk hier führen. Ich habe einen Typ gesehen, der hat, es ist jetzt auch eigentlich noch gar nicht so warm, ne? Aber er hat einfach so, er hat das lässigste getragen und so die lässigste Ausstrahlung gehabt, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil er hat einfach Crocs getragen, barfuß. Kam er direkt aus dem Thailand-Urlaub? Ja, kann sein, ich weiß nicht. Also Crocs getragen, barfuß und auf dem Crocs stand drauf, fuck off. So, also fand ich eigentlich ganz geil, so das Statement einfach so, verpisst euch. Ich trage meine fucking Crocs, fuck you, fuck off. Fand ich cool. Was hat er denn sonst angehabt? Also ja, dann gar so nichts. Anzug? Nee, oder? Das war alles. Deswegen, also mehr ist mir auch nicht aufgefallen, weil das waren die einzigen Klamotten. Ah, du achtest also auch nur auf Füße, wenn du in der Bahn sitzt. Und Münder, die aussehen wie Arschlöcher. Ja, kann sein. Also, Füße, ja, ist schwierig. Füße sind ein bisschen so wie so missratene Hände irgendwie. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber halt auch ein bisschen was Sexuelles. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir da noch sehr unentschlossen. Kann es sein, dass eigentlich Leute, wenn man jetzt ist jetzt ein bisschen Themenswitch, aber was ich mir eben gerade mal notiert habe, ich weiß auch gar nicht mehr wieso und aus welchem Kontext, Unterhosen anprobieren in Läden, die Unterhosen auch verkaufen. Haben wir nicht letztes Mal drüber geredet? Haben wir darüber geredet? Ich meine schon. Echt? Also eiskalt, dass wir gefragt haben, so ja, also ich würde dann gerne, ist eine Größe zu viel. Und dann hast du auch gesagt, dass du quasi eine kleine Unterhose, deine Unterhose ja, genau, zu eng ist. Ich weiß, dass wir darüber geredet haben, aber ich meine jetzt über den hygienischen Aspekt, dass man, also hat schon mal, weil ich habe noch nie irgendwie eine Unterhose anprobiert im Laden und dann gesagt habe, ah nee, die passt mir nicht, sorry, ich leg die wieder zurück. Und dann, nee, ja, dann trägt genau die halt wer anders. Genau darüber haben wir letztes Mal unterhalten. Darüber haben wir genau, alles genau klar, darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten. Okay. Wir sind ein gut bereiteter Podcast. Dafür müssen wir uns alle noch mal ein bisschen sortieren. Ja. Kleine Unterbrechung und dann kommen wir quasi zum Endspurt, dem Finalen nach dem Marathonlauf. Warte, wir machen jetzt eine Werbepause? Wir können doch einfach. Wir legen nicht auf. Wir machen noch ein bisschen weiter, denn wir haben noch so viele Themen. Wow. Da kann man auf jeden Fall drauf gespannt sein. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Bis gleich. Tina, was kosten die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot. Tschüss. Kondome schützen. Ach, so, Jona, hast du denn jetzt endlich die Kondome gefunden? Ja. Sehr gut, dann ruhig anziehen und drauf machen, denn jetzt wird's ein bisschen dreckig. Ich habe jetzt noch drei Sachen, die hier bei mir auf dem Zettel stehen. Worüber möchtest du reden? Ich habe im Angebot. Ja. Thema also, Nummer eins. Ja. Brexit. Brexit braucht kein Mensch, also brauchen wir auch das Thema einfach nicht. Das Thema kann man auch einfach, ganz ehrlich, kann man einfach wirklich abhaken. Das sollten auch die Engländer tun, einfach mal das Thema abhaken. So, meine Meinung dazu und damit abgehakt. Und dann Themenvorschlag Nummer zwei. Ja. Der Mueller Report wurde letzte Woche veröffentlicht und Trump feiert das so ein bisschen. Ja. Was wäre denn Themenvorschlag Nummer drei, damit ich mich. Dass die Nummer drei wäre dann Körperbehaarung. Ja, nehmen wir das. Okay, Körperbehaarung. Ein wunderschönes Thema. Gut, dass du es dir ausgesucht hast. Ja. Ich generell. Hast du sowas? Ich habe so etwas, ja, und zwar, also gar nicht mal so wenig. Ist auch jetzt für den Abschluss eigentlich ein großes Thema, da kann man echt viel zu machen, aber okay, ja, schieß los. Ja, also überhaupt kein Problem, also die Sache ist die, ich bin vom Körpertypen her eher jemand, der mehr Haare hat als Gehirnzellen. Ja, das stimmt, das kann ich beurteilen, das ist richtig. Und normalerweise läuft das so, dass ich quasi alle 6 bis 8 Wochen dann quasi mich im Gesicht rasiere Und diese Woche war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich dann quasi aber dann normalerweise trimme ich das dann halt nur und dann ist da vielleicht noch so 1, 2, 3, 4 Millimeter dann quasi übrig. Aber diese Woche bin ich full Babyface gegangen. Also ich habe hier also gar nichts mehr. Oh, das hast du doch schon mal gemacht. Das sah grottig aus. Jetzt bin ich wieder glatt wie ein Babypopo und es ist halt einfach wirklich, also Babyface. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, dann bin ich erschrocken, welcher Typ denn da vor mir sitzt. Und nicht nur, dass ich das gemacht habe, ich habe auch eigentlich an sich recht viel Brustbehaarung. Auch das ist bei mir jetzt wieder komplett weggegangen. Ich habe auch abgegangen. Ich habe auch letztens, nicht letztens, ist schon ein bisschen her, meine Brust rasiert tatsächlich, auch wenn ich bei weitem nicht so brustbehaart bin wie du. Und ich habe gemerkt, jetzt wo das so nachwächst, dass ich an jeder Brust, also an jeder Titte quasi, ich weiß nicht, wie nennt man das, man hat ja eine Brust, aber zwei Brüste. Nippel? Naja, also dass ich da so drumherum so Wirbel hab. Also dass der einen Wirbel, also an der einen Brust geht der Wirbel halt so in die eine Richtung, an der anderen, ich fasse mich jetzt auch gerade mich da an, und an der anderen geht er halt in der anderen Richtung und sieht halt aus wie so eine 8, wie eine geschwungene 8 oder so ein Unendlichkeitszeichen. Ja. Also mein Horoskop hat gesagt, das ist gut. Sehr gut. Was ich jetzt eigentlich von dir wissen wollte, wie stehst du eigentlich zur Armbehaarung? Weil die ist auf jeden Fall dran, sagen wir so, meine Meinung, mal spoiler-free vorab, also ich hab meine Arme noch nie rasiert und ich werde es auch nie machen, weil ist halt Armbehaarung, bleibt halt dran. Ja, natürlich. Ich habe auch einmal im Bus einen Typen gesehen, die haben irgendwie darüber geredet, oder der eine Typ hat irgendwie damit angegeben, dass er irgendwie seine Beinbehaarung abrasiert hat und hat das halt irgendeinem Mädel so mehr oder weniger ganz stolz erzählt. Wo ich mir auch dachte, okay, was ist das? Also kann man natürlich machen, aber das wäre jetzt für mich kein Ding irgendwie, wo ich sagen würde, okay, das ist cool. Also halt im Sinne von cool. Also Beinbehaarung zumindest dran lassen als Kerl oder auch die Armbehaarung kann man ruhig alles aus einem modischen Aspekt schon lassen, oder nicht? Ja, also ich finde eigentlich auch, dass es, also gerade Beinbehaarung, also tut mir leid, ich ist auch warm. Jetzt nicht. Also auch, nicht. Für, auch für Frauen, einfach mal wachsen lassen, einfach sprießen lassen, die Beinbehaarung, weil es ist auch einfach warm, ist auch einfach praktisch. Im Sommer kann man es dann gerne abrasieren, aber sonst im Winter habe ich nichts dagegen. Ja. Ich weiß wohl, dass zum Beispiel Schwimmer sich am ganzen Körper enthaaren, also Beine, Arme, was weiß ich, damit sie nämlich dann schneller sind im Wasser. Genau, ja gut, also, Dynamik, da kommt's dann, das ist richtig. Also wenn jetzt zum Beispiel, also mit Schwimmer, da meine ich jetzt nicht die Leute, die alle 5 Jahre mal nach Mallorca fahren, um einen Urlaub am Pool zu machen, sondern da meine ich schon quasi Leute, die das professionell machen, die durch ihr Schwimmverhalten Geld bekommen. Ja, das klingt tatsächlich nach einem Traumjob für mich. Durchs Schwimmen Geld verdienen. Das klingt gut. Generell so Profisport ist mit Sicherheit voll was für dich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch richtig Lust. Boah, Alter. Ich trinke gerade so eine Fritz-Limo. Das ist wahrscheinlich nicht gut, während man einen Podcast aufnimmt. Ich bin sowas von sportfaul geworden. Aber dazu vielleicht mehr in der nächsten Folge. Was für ein faules Arschloch ich doch geworden bin. Aber eigentlich nur aus Gründen, weil ich denke, okay, in der Zeit, da kann man auch wirklich kreativere und wertvollere Dinge für die Gemeinschaft tun, als einfach nur schwitzen. Ja, einfach nur schwitzen und irgendwie den eigenen Tod hinauszögern. Naja. Ja, und ja, vor allem, ich meine, wir haben ja heute gelernt, ne, je früher du stirbst, desto besser ist es ja fürs Klima. Exakt, deswegen. Ich weiß nicht, was dass man daraus ziehen soll. Deswegen, ja, verreckt. Verreckt. Verrecke. Ja, also viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich weiß nicht, was man da für eine Schlussfolgerung draus ziehen kann. Okay, ja, dann ziehen wir uns alle mal unsere eigenen Schlussfolgerungen raus. Das ist unsere Hausaufgabe für jeden Einzelnen von uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder, glaube ich, oder? Also ich habe jetzt nichts mehr. Ja, wie jede Woche. Wie jede Woche, Mann. Ja, wie jede Woche. Wie jede Woche. Boah, weißt du was, mittlerweile 40 Ausgaben. Das ist richtig. Und knapp 100 Subs. Also ich sag mal so, Sky is the limit. Es kann nur noch besser werden. Ja, okay, also nächste Woche dann auf jeden Fall Jona mit seinen Sport- oder Nicht-Sportgeschichten. Und vielleicht haben wir auch noch eine kleine Überraschung dann in der Sendung. Ja, vielleicht ein Special Guest, vielleicht sogar ein kleiner Promi. Oder auch ein Kondom. Oder auch einfach eine ganz normale Folge. Man weiß es nicht, doch man weiß es. Es wird eine ganz normale fucking Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.